Seite 58 im Handbuch. Wir waren bei Vers 9. Ich suche eine bestimmte Stelle. Ich beginne bei Vers 8. Zuerst hatte er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, und sie gefallen dir nicht, welche doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das erste auf, damit er das zweite einsetze. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für allemal, durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt, und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel unter seine Füße gelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich sie schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Missetaten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum. Wodurch kommen wir ins Heiligtum? Durch das Blut Jesu. Nicht durch das, was wir tun. Und jetzt passt auf. Vers 20. Den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg. Nicht der alte tote Weg durch den Buchstaben. Als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen Hohepriester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Hört ihr das? Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Irgendjemand sollte jetzt an sein Telefon gehen. There we go. All right. There we go. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Dieser Vers ist so sehr missbraucht worden, übermäßig, um Menschen in Knechtschaft zu halten. Jesus sagte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Er sagte nicht, ihr müsst euch in einer 10-Millionen-Dollar-Kirche treffen. Wir brauchen kein Bauwerk. Wir können uns unter einem Busch treffen. Sobald sich zwei oder drei Christen treffen, sind sie eine Versammlung. Lasst euch nicht von anderen in Knechtschaft bringen. Das Evangelium soll dich freisetzen. Pfarrer sollen dich freisetzen. Sie sollen die Gefangenen freisetzen und nicht die Herde einsperren. Versteht mich bitte richtig. Ich bin absolut dafür, dass Christen einem Ziel folgen und zusammen dieses Ziel umsetzen. Aber das gibt niemandem das Recht, andere in Knechtschaft zu bringen. Ihr handelt nicht gegen den Willen Gottes, wenn ihr euch an einem Küchentisch versammelt, anstatt am Sonntag in den regulären Gottesdienst einer regulären Kirche zu gehen. Versteht ihr? Wir feiern auch Gottesdienst. Wir haben gerade jetzt in diesen Räumen eine Gemeindeversammlung, auch wenn für viele religiöse Menschen die Details nicht stimmen und sie mich dafür kritisieren. Ob wir jetzt eine Kirche haben oder eine Kirche sind, versucht nicht, dieses religiöse Zeug bei mir anzuwenden. Ich benutze Fachterminologie in der kürzesten Weise, die es mir erlaubt, die Inhalte zu vermitteln. Ich will nicht den ganzen Tag damit verschwenden, alle Begriffe zu definieren. Wir bringen das Reich mit Nachdruck voran und wir gründen Kirchen auf der ganzen Welt. Meistens nennen wir sie Live-Teams. Es kann dann von dort aus wachsen. Und selbst wenn sie nicht wächst, ist so eine Gruppe eine Gemeinde. In der Bibel werden häufiger Hausgemeinden erwähnt als andere Gemeinden. Es wird selten davon gesprochen, dass sie andere Gebäude benutzen. Ja, sie haben sich auch im Tempel getroffen, aber das war nicht ihr Gemeinderaum, sondern dort waren sie, um zu missionieren. Sie wollten im Tempel Menschen für Christus gewinnen, versteht ihr? Und alle Christen, die sagen, am Sonntagmorgen muss man sich in einer Kirche treffen, denen sage ich, ich möchte auch, dass unsere Leute in eurer Kirche sind, damit sie dort Menschen für Christus gewinnen. Heraus aus eurem religiösen System. Ich weiß, ich mache mir gerade Freunde. Aber irgendwo muss das Ganze real werden. Und das Königreich Gottes muss größer werden als die anderen Reiche, die wir uns aufbauen. Hör zu, Gott wird sich um dich kümmern. Das alte System ist durch Furcht begründet. Diejenigen, die ihm folgen, glauben, dass sie es tun müssen. Gott wird sich um dich kümmern, aber du musst ihm vertrauen. Du kannst dein Vertrauen nicht in Menschen setzen. Menschen werden dich hängen lassen. Wenn das deine Quelle ist, dann wirst du Schwierigkeiten bekommen. Lerne Gott zu vertrauen. Paulus schreibt, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Ihr seht, da ist also ein Zeitpunkt, der herankommt. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Ich sage euch, dieser Vers wurde häufig benutzt, um Christen Angst zu machen. Es ist so traurig. Ich höre ab und zu von Christen, die Gott lieben, aber weil sie etwas Falsches taten, denken sie, dass sie jetzt in die unverzeihbare Sünde hineingefallen sind, weil sie absichtlich gesündigt haben, nachdem sie doch als Christen die Wahrheit kennen. Und diese Christen wissen nicht, dass der Hebräerbrief über etwas anderes spricht, nämlich über Menschen, die in das jüdische, religiöse System zurückgegangen sind. Denn es geht hier gar nicht um eine spezielle Sünde. Es geht nicht darum, dass sich jemand betrunken oder etwas gestohlen hat. Es geht darum, dass sie in eine religiöse Praxis zurückgingen, von der sie erwarteten, dass sie sie von Sünde reinigt. Darum schrieb Paulus das. Und wenn Christen denken, dass sie das getan haben, dass sie die unverzeihbare Sünde begangen haben, dass es kein Opfer mehr für ihre Sünden gibt, dann treibt sie das in so etwas wie Besessenheit hinein. Sie werden bedrückt, niedergedrückt, depressiv und vielleicht schließlich besessen. Aber das versucht Paulus hier gar nicht zu sagen, sondern er sagt, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Dann sagt er, hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Ihr stellt fest, Gott wird sein Volk richten. Eine der Fragen war, wo werden wir gerichtet nach dem Tod, wenn wir bereits Bürger des Himmels sind? Und wie wird dieses Urteil aussehen? Zu diesem Thema haben wir eine CD auf dem Büchertisch, die ihr euch einfach mitnehmen könnt. Denn wenn ich euch jetzt die Antwort gebe, werdet ihr die nächsten 30 Minuten über diese Schriftstelle nachdenken und ihr werdet verpassen, was ich euch als nächstes sagen möchte. Also, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr die CD möchtet, fühlt euch frei, sie mitzunehmen und euch anzuhören. Und ich erwarte nicht, dass ihr euch die CD einfach nur anhört. Wenn ich so etwas mache, dann gibt es einen Grund dafür. Denn ich predige nicht, nur um zu predigen, versteht ihr? Ich muss nicht predigen. Ich könnte jetzt irgendwo in der Welt sein und etwas anderes tun. Ich predige nicht, um zu predigen. Und ich predige bestimmt nicht, um Geld zu verdienen. Außerdem, ihr könnt mir gar nicht bezahlen, was ich wert bin. Amen. Denn es geht hier um ewige Dinge. Welchen Preis könntest du dafür zahlen? Wir reden hier über den ewigen Verbleib von Menschen. Dafür kannst du niemandem genug zahlen. Deswegen ist Gott der Einzige, der mir das vergelten kann. Jetzt denkst du, er hat eine hohe Meinung von sich. Nein, nicht von mir, sondern von meiner Aufgabe. Das hat nichts mit mir zu tun. Wenn ich damit aufhöre, findet Gott jemand anderen, der diesen Dienst tut. Es hat nichts mit mir zu tun. Wichtig ist vor allem, dass ihr meine Aussagen nicht nur anhört, sondern auch nachprüft. Ich schlage vor, dass ihr die CD anhört, vielleicht im Auto, vielleicht mehrfach, und dann setzt ihr euch zu Hause hin, nehmt eure Bibel und eure Konkordanz und schlagt die Schriftstellen nach. Prüft, ob es stimmt, studiert es, hört es nicht nur an. Und was ich euch schon jetzt über das Gericht sagen kann, was uns erwartet, es ist das Holz-Heu-Stroh-Gericht. Es beurteilt, was ihr getan und warum ihr es getan habt. Nicht alles, was du getan hast, geschah aus den richtigen Motiven. Das Motiv, was zählt, ist Liebe. Vielleicht werden einige der guten Werke, die du getan hast, verbrennen. Sie zählen nicht, weil du sie getan hast, um von Menschen gesehen zu werden. Du hast sie getan, um dafür gefeiert zu werden. Vielleicht hat es Menschen geholfen, aber das Wichtige ist, dass es aus Liebe zu ihnen geschieht. Damit habt ihr die Antwort schon gehört. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, holt euch die CD. In Hebräer 10, Vers 31 steht, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Habt ihr gehört? Der Hebräerbrief ist an Christen gerichtet. Zu ihnen waren Juden gekommen, die gesagt hatten, ja, Christus ist super, ihr werdet gerettet. Christus ist der Messias, das stimmt. Aber jetzt müsst ihr auch das jüdische Gesetz halten und alles richtig machen. Darüber spricht der Autor des Briefes. Aber jetzt passt auf, dieser Brief richtet sich an Christen und handelt vom Gericht. Und er zeigt, es stimmt nicht, dass jetzt alles erledigt ist und du nichts mehr machen musst. Es stimmt nicht, dass du dich zurücklehnen kannst und dass es egal ist, wie du handelst. Das stimmt so nicht. Wenn das wahr wäre, bräuchten wir keinen der Briefe im Neuen Testament. Denn jeder von ihnen ermahnt uns dazu, vor Gott heilig zu leben. Wir sollen heilig leben, weil wir heilig gemacht sind. Wir sind heilig gemacht durch den Heiligen Geist, nicht durch unsere Werke. Darum geht es bei der Abkehr von den toten Werken. Und wir sollten es nicht mehr nötig haben, dass man uns die Abkehr von den toten Werken lehrt. Niemand sollte euch lehren müssen, die religiösen Werke zu lassen, von denen ihr denkt, dass sie euch näher zu Gott bringen. Es gibt keine Werke, die das können. Wollt ihr die Werke Gottes wirken? Dann glaubt an ihn, den er gesandt hat. Das ist das Werk Gottes. Glaubt an ihn, vertraut ihm. Und wenn ihr ihm vertraut, dann funktioniert all das. Denn es ist durch Glaube und nicht durch unsere Werke. Aber es gilt auch, der Glaube ohne die Werke ist tot. Es gibt einen Brief, den niemand mag. Vielleicht nicht niemand, aber bestimmte Gruppen von Christen hassen den Jakobusbrief. Sie hassen ihn. Denn Jakobus spricht darüber, dass deine Überzeugungen zum Handeln führen müssen. Denn jeder kann reden und reden kostet nichts. Es sei denn, du redest mit einem Anwalt, dann zahlst du nach Stunden. Und ich mag es, wie es William Kenyon ausdrückt. Dem Glauben entsprechendes Handeln. Wenn du an etwas glaubst, dann solltest du entsprechende Taten vorweisen können. Und es geht hier nicht um Werke. Es geht nur darum, dass du auslebst, wovon du überzeugt bist. Er schreibt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir liegen gut in der Zeit. Deswegen werden wir Folgendes tun. Geht auf Seite 60. Das ist die nächste Seite. Es sollte nicht zu lange dauern. Auf diesem Zettel steht die Frage, ich bin Krankenschwester und obwohl ich für die Heilung meiner Patienten bete, verabreiche ich trotzdem Medikamente. Damit kann ich zu sehr kranken Patienten gehen, die mir ihr Wohlergehen anvertrauen. Ist es trotzdem falsch, wenn ich beides mache? Das kann ich wirklich nicht beantworten. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ich verstehe dich. Und ich möchte eigentlich nichts zu Medizin und Ärzten und diesen Sachen sagen. Aber ich denke, es gibt einen besseren Weg. Es ist ein Anknüpfungspunkt. Aber es ist wirklich eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Du musst es entscheiden. Ich kann beide Einstellungen verstehen. Es geht doch darum, dass wir Menschen helfen. Und wenn du Menschen helfen kannst, indem du die Hände auf sie legst, wunderbar. Und wenn das nicht geht, wenn ich für jemanden bete und kann seine Heilung nicht erreichen, dann hätte ich keine Probleme, für ihn Medizin zu kaufen, wenn ich das Geld hätte. Denn ich bin gegen Leiden. Ich möchte nicht, dass jemand leidet. Und auch Gott möchte nicht, dass jemand leidet. Besonders nicht für Dinge, für die Jesus bereits bezahlt hat. Wenn du allerdings Verfolgung erleidest für den Namen Jesu, dann blickt Gott stolz auf dich und sagt, das ist mein Kind. Aber er will nicht, dass du an Krankheit und Gebrechen leidest. Dinge, mit denen der Feind dich angreift. Bei diesen Fragen spielt deine Einstellung zu den Dingen eine große Rolle. Die Tatsache, dass du diese Frage stellst, ist ein Hinweis darauf, wie du darüber denkst. Ich will hier keinem eine Last auflegen. Ich möchte es gern mit Charles Finney sagen, den ich sehr gern höre. Er sagte, Handeln im Zweifel ist Sünde. Zwei Flaschen stehen auf dem Regal. Ihre Schilder sind abgefallen. Auf dem einen steht Medizin, auf dem anderen steht Gift. Aber du weißt nicht, welches Schild zu welcher Flasche gehört. Wirst du es dann riskieren, die Label wieder auf die Flaschen zu kleben? Du hast eine 50-50-Chance, dass du das Giftschild auf die Medizinflasche klebst. Wirst du das Risiko eingehen? Nein. Warum nicht? Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen. Am besten riskierst du hier nichts. Dr. Sumrall sagte etwas Ähnliches. Wenn es noch Fragen gibt oder irgendwelche Zweifel, dann tu es nicht. Ganz einfach. Denn wenn du etwas mit Zweifeln tust, dann würde es Sünde für dich. Denn du tust es nicht im Glauben. Denn alles, was du nicht aus Glauben tun kannst, das ist Sünde. Versteht ihr? Das Christentum ist sehr, sehr einfach. Du kriegst erst dann Probleme, wenn du in beiden Welten leben willst. Ich will niemanden überreden. Es gab einige Ärzte, die an unserem Heilungsseminar teilgenommen haben und danach ihre Praxis geschlossen haben. Sie schlossen die Praxis und begannen für Menschen zu beten. Ihre Kliniken blieben offen und sie behielten die Gebäude, aber sie begannen für Menschen zu beten. Zwei dieser Ärzte sind in Florida. Beide Ärzte, die mir gerade einfallen, hatten mit Blutgefäßen zu tun, also Ärzte mit Spezialgebiet. Sie gingen zurück, schlossen ihre Praxis und haben inzwischen mehr Leute durch Gebet geheilt, als sie vorher durch Einsatz von Medizin heilen konnten. Andere Ärzte, die beim Seminar waren, waren auch überzeugt. Jetzt geben sie ihren Patienten die Wahl. Ich kann für sie beten oder ich kann sie operieren, je nachdem, was die Patienten wollen. Als ich noch jung war, wollte ich immer zur United States Air Force gehen. Ich wollte ursprünglich Fliegerarzt werden. Das war mein Ziel, Flugmediziner. Also ich wollte etwas mit Medizin machen. Und als ich mich mit Kampfsport beschäftigte, studierte ich chinesische Medizin. Ich schaute mir die chinesische Kräuterkunde an, die Qi-Meridiane, Akupressurpunkte und Akupunkturpunkte, all diese Sachen. Also ich kenne mich damit aus. Ich weiß jetzt nicht mehr so viel darüber wie damals. Ich bräuchte einige Zeit, um mich an alles zu erinnern. Und weil ich mich in diese Richtung gezogen fühlte, erkannte ich, dass ich versuchte, einen geistlichen Ruf auf natürliche Weise zu erfüllen. Aber jetzt habe ich einen besseren Weg gefunden. Okay, jetzt kommen wir zu dem Teil, an dem ihr teilnehmen dürft. Ich hatte das schon für gestern geplant, aber wir machen das heute. Steht bitte alle auf. Ihr müsst nicht aufstehen, aber es ist besser, wenn ihr aufsteht. Ihr könnt natürlich auch sitzen bleiben, wenn ihr das wollt. Es gibt keinen Zwang. Wenn ihr leicht müde werdet, möchtet ihr vielleicht sitzen bleiben. Wenn ihr kein Handbuch habt, schaut bitte zu zweit in ein Handbuch. Warum machen das nicht unsere Bibelschüler? Kommt bitte alle nach vorn. Jeder, der in der Bibelschule ist. Wir zeigen euch jetzt, was wir jeden Morgen machen. Jeden Morgen, wenn Sie in die Bibelschule kommen, dann nehmen Sie als erstes die Gebetsanliegen, die wir bekommen haben, und beten darüber. Aber Sie tun auch das Folgende, denn es gibt den Einsatz für die Gebetsanliegen, aber es gibt auch ein Aufbauen im Geist, das wir tun müssen. Und wir zeigen euch jetzt, was Sie proklamieren. Und ihr dürft alle mitsprechen. Fängst du einfach an? Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. In mir ist ganz Neues entstanden. Ich bin mit Gott versöhnt durch Jesus Christus. Gott hat mir den Dienst der Versöhnung gegeben. Gott hat Christus für mich zur Sünde gemacht. Ich aber bin Gottes Gerechtigkeit geworden in Christus. Who's next? Yeah. Pick it up. Get it. Go ahead. Go ahead. Ich habe Gemeinschaft mit Gott. Sein göttliches Wesen ist in mir. Ich habe Anteil an seiner göttlichen Natur. Er hat mir seine DNA gegeben. Und ich erkenne alle seine guten Werke. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. In mir ist Neues geworden. Und all diese neuen Dinge, sie sind von Gott. Das erkenne ich. Ich bin wie Jesus für diese Welt. Ich gehe los und heile die Kranken. Ich verkünde das Evangelium. Ich treibe Dämonen aus. Ich reinige die Aussätzigen. Und ich wecke die Toten auf. Er macht weiter. Jesus ist mit mir. Jesus ist für mich. Jesus ist in mir. Darum sind mir alle Dinge möglich. Nichts soll mich verletzen. Siehe, er hat mir Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Macht des Feindes, damit ich ihn zermalme, wenn ich ihn sehe. Und nichts soll mich verletzen. Gar nichts soll mich verletzen. Denn ich und mein Haus, wir sind gesegnet, denn wir dienen dem Herrn. Ich werde alles tun, was nötig ist, um in seinem Reich nützlich zu sein, dem Reich des Lichts. Denn ich bin Licht der Welt. Und die Dunkelheit flieht, wo ich gehe. So wie er ist, so bin ich in dieser Welt. Ich bin teuer erkauft. Ich bin eine neue Kreatur in Christus. Ich bin eins mit dem Herrn. Ich bin ein Geist mit dem Herrn. Ich bin in Christus und Christus ist in mir. Ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Jetzt bin ich geheilt an Leib, Seele und Geist. Es ist vollbracht. Er hat für mich bezahlt, vor 2000 Jahren. Ich bin Gottes Sohn, denn ich bin im Sohn Gottes. Er hat mir seinen Namen gegeben, seinen Charakter, sein Wesen. Alles, was er ist, bin ich jetzt, durch den Glauben an Christus. Ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin ein Diener der Menschen. Ich bin Herr über den Teufel. Christen bereiten den Weg. Ich verlasse niemals einen gefallenen Kameraden. Ich bin Jesu Leib, seine Vollkommenheit, sein Alles in allen. Wohin ich auch gehe, dahin geht Gott. Wohin ich auch gehe, flieht die Krankheit, stirbt die Seuche, fliehen die Teufel. Das machen wir jeden Morgen. Wenn wir reinkommen, proklamieren wir das und beten für Gebetsanliegen. Nehmen uns Zeit, um uns in unserem heiligsten Glauben aufzubauen. Was wir dann zusätzlich noch machen, ist, dass wir in Zungen beten. Wir tun das auf die verschiedensten Weisen. Ruhig, leise, laut und mit Nachdruck. Einige, die hierher kamen, kannten das bereits. In eurem Handbuch findet ihr 100 Proklamationen, 100 wahre Aussagen über euch. Sie stehen in dem Kapitel 6, Kapitel 12 und in Kapitel 18. Und wir nehmen jeden Tag 6 Kapitel durch, sodass der letzte Abschnitt an jedem Tag diese Proklamationen sind. Und all diese Proklamationen sind personalisierte Aussagen von Schriftstellen, die wir uns in den vorangegangenen 5 Abschnitten angeschaut haben. Auf diese Weise haben wir am Schluss 300 personalisierte Schriftstellen zu den Themen, wer du in Christus bist, wer Christus in dir ist, was Christus durch dich tun kann. Wir beziehen diese Schriftstellen auf uns selbst. Und am Anfang liest du diese Schriftstellen nur, um damit bekannt zu werden. Aber irgendwann musst du den Sprung wagen, sie nicht nur zu lesen, sondern sie aus dir herausfließen zu lassen. Wir beginnen mit dem Lesen und lesen diese Stellen so lange, bis sie aus dir herausquellen. Und es muss nicht nur das sein, was hier geschrieben ist. Wir wollen keine Formeln aufsagen, sondern wir wollen dem Heiligen Geist Wohnung bieten, dass die Kraft, die in uns ist, durch uns arbeiten kann. Nicht nur in uns wohnen, sondern durch uns arbeiten. Es heißt, dass Gott gewaltige Dinge durch dich tun kann, mehr als du bitten oder dir denken kannst, entsprechend der Kraft, die in dir wirkt. Entscheidend ist nicht die Kraft, die in dir wohnt, sondern die Kraft, die in dir wirkt. Du nimmst diese Schriftstellen, du beziehst sie auf dich, du beginnst sie zu verstehen und irgendwann fallen dir noch mehr Schriftstellen ein. Und wenn du durch harte Zeiten gehst, zum Beispiel finanziell, dann kannst du das Gleiche mit Schriftstellen machen, die sich auf dein finanzielles Problem beziehen. Stellen, die über den Segen Gottes sprechen. Du kannst sie aussprechen und auf dich beziehen, und sie werden dich aufbauen. Der Zweck des Ganzen ist, sein Wort in deinem Leben zu aktivieren, damit es für dich real wird. Das Schöne daran ist, sobald du anfängst, diese Dinge auszusprechen, können sie auch in deiner Seele real werden, denn in deinem Geist sind sie bereits vorhanden. Indem du sie immer wieder aussprichst, hilft dir das, sie zu glauben. Und sobald du sie glaubst, werden sie in deinem Leben wirken. Die Idee ist also, die Tatsachen Gottes auszusprechen, bis du sie glaubst. Und danach sprichst du sie aus, weil du sie glaubst. Und wenn du sie aussprichst, weil du sie glaubst, dann wirst du haben, was immer du sagst. Das ist das grundlegende biblische Prinzip, wo wir das Wort Gottes bekennen und daran festhalten. Es ist nicht so, dass wir einen Wunsch formulieren. Es geht nicht darum, alles zu bekommen, was wir uns ausdenken, weil wir es aussprechen. Darum geht es nicht. Interessanterweise machen sich häufig die Christen darüber lustig, die Heilung brauchen, die wirtschaftliche Hilfe brauchen oder anderes. Aber sie kämpfen gegen sich selbst, indem sie das Wort Gottes ignorieren. Gott sagt ganz klar, du wirst haben, was immer du aussprichst. Wenn dir also deine Situation nicht gefällt, dann ändere, was du aussprichst. Ganz einfach. Wir machen eine Pause für 15 Minuten und kommen zurück und beenden die Morgenlektion. Vielen Dank.